Erster David zählt seine Männer. Er wählt Anführer für sie aus. Zweiter David teilt die Männer in drei Gruppen auf. Job, Abisai und Ittai führen sie. David will mitgehen. Dritter, die Männer sagen, du darfst nicht mitkommen. Du bist für uns sehr wichtig. Bleib in der Stadt und hilf uns. Vierter David sagt, ich mache, was ihr wollt. Er steht am Tor. Die Soldaten gehen los. Fünfter David gibt einen Befehl. Er sagt, seid gut zu Absalom. Alle Soldaten hören das Sechste. Die Soldaten gehen in den Wald. Dort kämpfen sie gegen Israel. Siebter Davids Männer gewinnen den Kampf. Viele Männer von Israel sterben an diesem Tag. Achter, der Kampf ist überall im Land. Der Wald ist gefährlich für viele Soldaten. Neunter Absalom trifft auf Davids Männer. Er reitet auf einem Tier. Sein Kopf bleibt in einem Baum hängen. Zehnter, ein Mann sieht das. Er sagt es Job. Absalom hängt an einem Baum. Elfter Job fragt, warum hast du ihn nicht getötet? Ich hätte dir Geld gegeben. Zwölfter, der Mann sagt, ich töte den Sohn vom König nicht. Der König hat es verboten. Dreizehnter, der König erfährt alles. Du hättest mir nicht geholfen. Vierzehnter Job sagt, ich warte nicht länger. Er sticht Absalom in das Herz. Absalom lebt noch im Baum. 15. Zehn junge Männer kommen zu Job. Sie schlagen Absalom tot. 16. Job bläst in die Trompete. Die Soldaten hören auf zu kämpfen. 17. Sie werfen Absalom in ein Loch. Sie legen viele Steine darauf. Die anderen Männer laufen nach Hause. 18. Absalom hatte früher einen Stein für sich gebaut. Er hatte keine Söhne. Der Stein heißt heute Denkmal von Absalom. 19. Ahimaaz will zum König laufen. Er will die gute Nachricht bringen. Gott hat David geholfen. 20. Job sagt, heute bringst du keine Nachricht. Der Sohn vom König ist tot. 21. Job sagt zu einem anderen Mann, geh zum König. Sag ihm, was du gesehen hast. Der Mann läuft los. 22. Ahimaaz fragt Job noch einmal. Ich möchte auch laufen. Job fragt, warum willst du das? 23. Ahimaaz sagt, ich laufe trotzdem. Er läuft einen schnellen Weg. Er überholt den anderen Mann. 24. David sitzt am Tor der Stadt. Ein Wächter sieht einen Mann laufen. 25. Der Wächter ruft dem König zu. David sagt, er bringt gute Nachrichten. Der Mann kommt näher. 26. Der Wächter sieht noch einen Mann. Er ruft, da kommt noch jemand. David sagt, auch er bringt gute Nachrichten. 27. Der Wächter erkennt Ahimaaz. David sagt, er ist ein guter Mann. Er bringt gute Hilfe. 28. Ahimaaz ruft, alles ist gut. Er grüßt den König. Er dankt Gott für den Sieg. 29. Der König fragt, geht es Absalom gut? Ahimaaz sagt, ich sah viel Streit. Aber ich weiß nichts Genaues. 30. Der König sagt, stell dich zur Seite. Ahimaaz wartet dort. 31. Dann kommt der andere Mann an. Er sagt, Gott hat dir heute geholfen. Deine Feinde haben verloren. 32. Der König fragt, geht es Absalom gut? Der Mann sagt, deine Feinde sollen so enden wie er.